Kapitel 4 Die Sprache als Instrument des Tugendterrors. Sprache ist als Kommunikationsinstrument stets sozial vermittelt. Sie kann ja nur entstehen aus einem gemeinsamen Grundverständnis der Kommunizierenden über die Inhalte von Worten und grammatischen Konstruktionen, wenn ihre Benutzung Sinn machen soll. Der Sprachgebrauch unterscheidet sich je nach Bezugsgruppe, Bildungsstand, Region, Profession und nach vielen anderen Kriterien. Sie ist immer auch ein Vehikel der Zuschreibung von Eigenschaften und der sozialen Einordnung. Wortwahl, Wortschatz, Grammatik, Dialekt, Intonation etc. liefern wesentliche Informationen über den Sprechenden oder Schreibenden. Tonfall, Wortwahl, Duktus und Argumentation haben zudem komplexe Wirkungen auf den oder die Adressaten. Die kombinierte Wirkung von Tonfall, Wortwahl und Grammatik geht deshalb, außer bei rudimentären Informationen im Sinne eines Navigators, über den kybernetisch messbaren Informationsgehalt regelmäßig weit hinaus. Sprache, Herrschaft und soziale Normen. Es gab deshalb immer schon den Versuch, über die Wahl der Worte im Sinne von Priming und Framing den oder die Adressaten zu lenken. Zumeist machten Herrschende auch den Versuch, die Beherrschten über geeignete Sprachregelungen zu beeinflussen. Diese Sprachregelungen stellen Sachverhalte im Sinne einer erwünschten Interpretation dar und regeln auch die Wortwahl. Ein Beispiel aus der Gegenwart ist Angela Merkels Standardsatz: Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Er dient dem Zweck der Meinungslenkung und Beeinflussung. Aus der Sicht der meisten Bürger ist ja Europa fraglos etwas Gutes. Wer vom Euro nicht viel hält, ist also offenbar gegen das Gute und damit gleich moralisch verdächtig. Vorgaben zur Wahl der Worte dienen dazu, eine bestimmte Sicht durchzusetzen, ohne groß zur Sache zu argumentieren. Regeln zur richtigen oder falschen Wahl von Worten werden so leicht zum Instrument gedanklicher Bevormundung. Dafür hat sich in den USA in den 80er Jahren der Begriff der Political Correctness eingebürgert. In Deutschland wurde er seit Anfang der 90er Jahre gebräuchlich. Gerne werden in diesem Zusammenhang bestimmte Worte gebrandmarkt, weil sie verletzend oder diskriminierend seien. Das ist zwar oft richtig und angebracht, wird aber dann zum Problem, wenn man damit gar nicht auf die Ausdrucksweise, sondern auf den Inhalt des Gesagten zielt. Soweit sprachliche Regeln politischer Korrektheit Geltung finden, ist dies Ausdruck eines angewandten Gruppenzwangs. Diese Feststellung sagt jedoch über den Sinn und Wert solcher Regeln für sich genommen nichts aus. Sie sind vielmehr eine Untermenge der sozialen Normen, die zu jeder Zeit das Verhalten der Menschen zueinander regeln. Diese Normen sind historisch geprägt, kurzfristig oft stabil, langfristig in erheblichem Umfang formbar. Ihre Existenz, gleichgültig in welcher Ausprägung, ist für das friedliche menschliche Zusammenleben schlechterdings unverzichtbar. Der Soziologe Heinrich Popitz schreibt dazu, Zitat: Soziale Normen begrenzen offenbar die Willkür der Menschen in den Beziehungen zueinander. Sie bewirken, dass sich die Menschen mit einiger Sicherheit und Dauerhaftigkeit aufeinander einstellen können. Diese Einstellung aufeinander wäre aber nicht möglich, ohne dass wir das Handeln der jeweils anderen in oft wiederkehrenden typischen Situationen voraussehen, also mit Regelmäßigkeit rechnen können. Die Wirksamkeit der Normgebundenheit sozialen Handelns wäre damit umschrieben als eine Art Konstruktion regelmäßiger und wechselseitig voraussehbarer Handlungsabläufe. Zitat Ende. Zu den sozialen Normen gehört natürlich auch, welche politischen und gesellschaftlichen Ansichten man vertritt oder besser beschweigt und welche Sprache man führt, um Sachverhalte, Gruppen oder Menschen zu bezeichnen und zu beschreiben. Das Feld der politischen Korrektheit umfasst also Teilaspekte aus dem System der jeweils gültigen sozialen Normen. Aus diesem Grund ist der Begriff der politischen Korrektheit zwar eingängig, aber analytisch wenig brauchbar. So ist es zweifelsohne politisch korrekt, nicht über eine jüdische Weltverschwörung zu fabulieren. Täte man es trotzdem, so wäre es aber nicht nur ein Verstoß gegen politische Korrektheit, sondern zudem sachlich unsinnig und, weil erkennbar antisemitisch, auch im weiteren Sinne als soziale Norm gänzlich unakzeptabel. Dagegen kann das vor kurzem aus dem Kinderbuch Pippi Langstrumpf entfernte Wort Negerkönig im märchenhaften Kontext eines Kinderbuches ohne weiteres weiterverwendet werden, ohne dass dies als Verstoß gegen eine relevante soziale Norm zu betrachten wäre. Da somit der Begriff der politischen Korrektheit unabdingbare und überflüssige bzw. lächerliche Normen gleichermaßen erfasst, ist er analytisch unbrauchbar und wird hier nur verwendet, um den Bezug zu einer Diskussion herzustellen, die bereits stattgefunden hat und nicht ignoriert werden soll. Es hat zu allen Zeiten Grenzen des Sagbaren und gesellschaftliche Regeln für den verbalen Umgang mit belasteten, empfindlichen oder ganz einfach peinlichen Sachverhalten gegeben. Neu ist also nicht der Sachverhalt, sondern lediglich der Begriff der Political Correctness. Historisch stammt der Begriff aus den USA. Er war auch dort einer breiteren Öffentlichkeit bis 1990 unbekannt und fand seitdem eine stürmisch wachsende Verwendung als Oberbegriff für alle Versuche, Sprache im Hinblick auf ethnische, sexuelle und andere Diskriminierungen, ob eingebildet oder tatsächlich, zu bereinigen. Zumeist diente der Ausdruck Political Correctness, abgekürzt PC, als Kampfbegriff gegen die Versuche, durch Kontrolle von Sprache die Darstellung und Bewertung von Sachverhalten indirekt zu regeln. Oft geht es dabei um reine Schönfärberei, wobei die Diskussion in den USA immer wieder besonders originelle Sprachblüten produziert. So wurde der Börsencrash des Jahres 1987 Equity Retreat genannt und für Personalabbau in Unternehmen erfand man den Begriff Corporate Rightsizing. Wohl definitiv aus dem Reich der Satire stammt die immer wieder zitierte Bezeichnung Kleinwüchsiger als Vertically Challenged. Das letztere Beispiel enthält im Scherz allerdings auch den Ernst der Sache. Wo es immer schwerer bzw. unmöglich gemacht wird, in sozial akzeptierter Sprache relevante Sachverhalte zu beschreiben, dort verliert Sprache nicht nur einen Teil ihrer kommunikativen Funktion, sondern sie behindert und verzerrt darüber hinaus die Erkenntnis der Wirklichkeit und die richtige Einordnung von Ereignissen und Entscheidungen. Sprachgebote, Sprachverbote und Sprachregelungen dienen zur Lenkung von Gedanken und Diskursen und damit letztlich zur Lenkung des gesellschaftlichen und politischen Bewusstseins und der darauf aufbauenden Willensbildung. Ihr Missbrauch ist nicht an bestimmte Einstellungen gebunden, sondern hängt nur vom Grad gelebter Liberalität ab. Folgerichtig gibt es eine PC von rechts und eine PC von links. Insbesondere in den USA ist die PC von rechts durchaus ausgeprägt. In Deutschland dagegen sind die Bemühungen um eine politisch korrekte Sprache eher auf der linken Seite des Meinungsspektrums anzusiedeln, und die Kritik an politischer Korrektheit wurde in Deutschland zu einem Schlüsselwort konservativer Gesellschaftskritik. Da der Vorwurf der politischen Korrektheit so unterschiedliche Sachverhalte beschreibt, ist er, wie bereits erwähnt, analytisch kaum brauchbar. Richtig und von bleibender Bedeutung ist aber die dadurch angestoßene Diskussion über Sprache als Herrschaftsinstrument zur Lenkung der öffentlichen Meinung, bis hin zum Versuch der Unterdrückung bestimmter Meinungen oder Weltbilder. Matthias Dusini und Thomas Edlinger formulieren sehr treffend das, Zitat, auch hierzulande über bislang unbelastete Begriffe eine semantische Käseglocke gestülpt wird. Zitat Ende. Der Kampf gegen PC eignet sich trefflich als Grundlage für Polemik gegen gewisse Übertreibungen des Zeitgeistes. Überall wird diskriminiert, nach der sexuellen Präferenz, nach dem Geschlecht, nach der Rasse, nach dem Alter, nach der Schönheit, nach dem Geldbeutel, nach der Herkunft, nach der Intelligenz, nach der Art und dem Grad der Behinderung. Der Versuch von politischer Korrektheit, sprachliche Wälle gegen jede Art von vermuteter Diskriminierung aufzurichten, ist oft komisch, manchmal lächerlich. bisweilen beklemmend und gleichzeitig Stoff für viele Stunden politischen Kabaretts. Die Bedeutung von Worten oder von zusammengesetzten Ausdrücken ist stets Ergebnis einer sozialen Konvention. Das gilt für ihre sachliche Bedeutung ebenso wie für ihren Gefühlsgehalt. Eine Frage gesellschaftlicher Konvention und des jeweiligen Themas sowie überdies abhängig vom sozialen Kontext ist auch der Grad an Klarheit und Konfliktbereitschaft, den der sprachliche Ausdruck zeigen kann. Lediglich die Grundgesetze der Grammatik, die erst die logische Verknüpfung von Wörtern zu Sätzen ermöglichen, sind offenbar im menschlichen Hirn kulturunabhängig fest verankert. Der Zauber der menschlichen Sprache, wie auch der Ursprung aller Dichtung, liegt darin, dass sie, anders als ein Computercode, in den meisten Fällen neben dem sachlichen Informationsgehalt auch einen komplexen emotionalen und sinnstiftenden Gehalt vermittelt. Nehmen wir Goethes Gedicht An den Mond. Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Goethe hätte auch schreiben können: Der Mond scheint auf den Bodennebel, der sich im Tal gebildet hat, ich bin ruhig und gelassen. Aber dann würde ihn heute niemand mehr zitieren. Noch volkstümlicher war im 19. Jahrhundert Ludwig Uhlands Ballade über den Kreuzzug Kaiser Friedrich Barbarossas. Als Kaiser Rotbart Lobesam zum Heiligen Land gezogen kam, da musste er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge wüst und leer. Da selbst erhob sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot. Ein wunderbares Wortbild. Trotzdem käme ein Deutschlehrer heute an vielen Schulen in Schwierigkeiten, wenn er das Gedicht behandeln wollte, denn zum Schwertstreich des tapferen Schwaben, der von 50 Reitern angegriffen wurde, heißt es dort: Zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken, da packt die andern kalter Graus, sie fliehen in alle Welt hinaus. Wer nämlich den Negerkönig in Pippi Langstrumpf auf den Index setzt, wird auch mit einem halben Türken seine Schwierigkeiten haben, obwohl die Auswirkungen eines jeden Selbstmordattentats in Bagdad oder Kabul weitaus fürchterlicher sind. Die PC ist sich der unvermeidlichen emotionalen Nebenwirkungen der meisten in Sprache vermittelten Informationen bewusst, und sie versucht durch Wortwahl und Formulierungsvorgaben diese Wirkungen zu steuern. Dieser Versuch mag in Grenzen sogar legitim sein. Er überschreitet dort jedoch die zugegeben gleitende und unscharfe Grenze zum Tugendterror, wo die sachte Bevormundung in indirekte Zensur und versuchte Gedankenkontrolle übergeht. Das ist nahezu überall dort der Fall, wo gebräuchliche jahrhundertealte Benennungen plötzlich in Misskredit geraten und tabuisiert werden. Regelmäßig geht es nämlich darum, einen negativen emotionalen Beiklang, der dem zu tabuisierenden Begriff tatsächlich oder vermeintlich zugewachsen ist, durch einen Begriffswechsel zu beseitigen. Hier wirkt ganz klassisch die von Sigmund Freud beschriebene Mechanik der Tabuisierung. Indem ein Begriff unter ein Tabu gestellt wird, soll der zugrunde liegende Sachverhalt oder mindestens die Auffassung davon geändert werden. In den meisten Fällen funktioniert das nicht. Entweder setzt sich nämlich der neue Begriff nicht durch, oder der emotionale Beiklang des alten Begriffsinhalts überträgt sich auch auf die neue Bezeichnung. Häufig ist die negative Konnotation entstanden durch bestimmte Problemlagen unter den so benannten. Ändern sich diese Problemlagen, so verliert auch die tabuisierte Benennung ihren negativen Beigeschmack, sofern sie ihn überhaupt je hatte. Bleiben die Problemlagen aber unverändert, so überträgt sich eine negative Konnotation in großer Geschwindigkeit auch auf die neue Benennung. Der Versuch, durch Umbenennungen, Wahrnehmungen oder gar Sachverhalte zu ändern, ähnelt deshalb meist dem Wettlauf zwischen Hase und Igel. An der Wirklichkeit ändert er genauso wenig, wie die Umbenennung einer Währung etwas an der Kaufkraft des Geldes ändert. Zudem wird die Würde der Objekte der Umbenennung durch die Tabuisierung ihrer früheren Benennung eher beschädigt als gestärkt. Die kolossale Energie, die in solche Benennungsfragen geht, leistet einer Mystifizierung der Sprache Vorschub. Sie ist nur erklärlich aus einem Denken, das entweder der Namensgebung magische Wirkungen zuschreibt oder die Macht über Benennungen für eigene machtpolitische Zwecke nutzen will. Es gibt mittlerweile Tausende von Beispielen für die in Umbenennungen zum Ausdruck kommende Tabuisierung. Im Folgenden analysiere ich eine kleine Auswahl, geordnet nach Begriffsfeldern. Ethnische Benennungen. Solange nicht die Namensrechte anderer verletzt werden, gilt grundsätzlich das Recht jedes Einzelnen, wie auch jeder Gruppe, den eigenen Namen selbst zu wählen. Außerhalb der Gruppe sollte man diese Wahl respektieren. Wer an Benennungen festhält, die die betreffende Gruppe selbst nicht mehr wünscht, verkämpft sich unnötig und er wird selbst zum Opfer des Spiels, Benennungen mit einer magischen Bedeutung aufzuladen, die sie als pragmatische soziale Konventionen schlichtweg nicht haben sollten. Deshalb werden aber historisch gewachsene Benennungen nicht schon illegitim, weil sie aus der Mode kommen. Auch die Unterscheidung zwischen neutraler Benennung und herabwürdigender Zuschreibung kann man nicht willkürlich ziehen. Claudius Seidel fragt ironisch, ob es eine mächtige Sprachpolizei gäbe, die das Deutsche zensiert. Die gibt es natürlich nicht. Aber Freunde der Political Correctness verflachen das Problem, wenn sie die Wahl von Benennungen auf eine Frage der guten Erziehung reduzieren. Neger, Schwarzer, African American. Die ethnisch keineswegs homogene Gruppe der Menschen, die in Afrika südlich der Sahara leben bzw. von dort stammen, hat traditionell das gemeinsame Merkmal der schwarzen Hautfarbe. Über das lateinische Wort für schwarz, Niger, bürgerte sich für Afrikaner von südlich der Sahara im Englischen Negro und im Deutschen Neger ein. Beide Worte hatten keine pejorativen Anklänge, sondern waren ganz offizielle Bezeichnungen, die bis in die erste Hälfte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts Geltung hatten. Anders war es in den USA mit dem Wort Nigger, das aus der Zeit der Sklaverei kommend entweder herablassend oder pejorativ gemeint war. Seit Ende der 60er Jahre setzte sich bei den amerikanischen Schwarzen als Selbstbenennung Black durch, was den Begriff Negro allmählich ablöste. Als Folge geriet auch in Deutschland die völlig neutrale Bezeichnung Neger allmählich in Misskredit, bis hin zur Ablösung des Negerkusses durch den Schokokuss. Die Bezeichnung Moor hielt sich etwas länger. So nannte man in Deutschland, sprachlich abgeleitet von den spanischen Mauren, seit dem Mittelalter Menschen dunkler Hautfarbe, darunter auch Schwarzafrikaner. Auch den Mohrenkopf gibt es nicht mehr zu kaufen. Der Sarotti-Mohr ist verschwunden und in Österreich ist die Bezeichnung der Süßspeise Mohr im Hemd gegenwärtig in der Kritik. Der Mohr in Shakespeares Othello steht bisher noch unverändert in den Werkausgaben. Allerdings weiß ich nicht, was das deutsche Regietheater mit diesem Satz auf der Bühne anstellt. Ob in Deutschland wohl ein Gebäck, das Blondschopf heißt, demselben Umbenennungszwang anheimgefallen wäre wie der Mohrenkopf? Es darf bezweifelt werden. Häufig lehnen amerikanische Schwarze auch die Bezeichnung Black ab und bezeichnen sich als African American. Damit machen sie in Abgrenzung zur jüngeren Einwanderung von Schwarzen aus Afrika südlich der Sahara die Geschichte ihrer Vorfahren als Sklaven zum Teil ihrer kulturellen Tradition. Die wiederholte Änderung der Selbstbenennung, es gab auch noch andere hier nicht erwähnte Versuche, ließ aber die Probleme der schwarzen Amerikaner weitgehend unberührt. Dazu zählen die unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung, die unterdurchschnittlichen Einkommen und die überdurchschnittliche Kriminalität. Auch bei allen Kennziffern des Bildungserfolgs stehen die amerikanischen Schwarzen nach den Ostasiaten, den Weißen und den Latinos an vierter Stelle. Die öffentliche Wahrnehmung dieser Probleme wird von vielen als negativ für das Gruppenprestige gesehen, was wiederum den emotionalen Klang der Gruppenbezeichnung negativ beeinflusst. Von daher stammt die Motivation zur Änderung des akzeptierten Gruppennamens. Benennungen sind aber nur Benennungen. Sie gestalten keine Wirklichkeit. Die Juden waren die im 20. Jahrhundert wohl am stärksten verfolgte und diskriminierte Gruppe. Sie haben bemerkenswerterweise nie eine Tendenz zur Änderung ihrer Selbstbenennung gezeigt. Sie wollen weiter Juden heißen, obwohl sie auch von den Nazimördern so genannt wurden. Dies mag damit zusammenhängen, dass sie in allen Ländern, in denen sie leben, bei Erwerbsbeteiligung, Einkommen und Bildungserfolg weit überdurchschnittlich abschneiden und insofern kein gruppenbezogenes Prestigeproblem haben.